Oh, komm, bade dich in seiner Liebe, bade dich in seiner Liebe. Seine Liebe ist hier. Oh, seine Liebe ist hier. Bade dich in seiner Liebe. In seiner Liebe wirst du offenbar. In seiner Liebe kommst du hervor. In seiner Liebe lebst du. In seiner Liebe webst du. In seiner Liebe bist du. Aus seiner Liebe kommst du. In seine Liebe gehst du. Aus seiner Liebe wirkst du. Halleluja, komm, verbinde dich mal ganz bewusst im Geist als ein Sohn, als eine Tochter Gottes, wirklich mit diesem höchsten Raum seiner Herrlichkeit. Du hast gerade gehört, komm hier herauf, ist der Ruf, verbind dich einfach im Geist mal ganz bewusst, lass alles andere hinter dir und geh einfach wirklich ganz bewusst hoch, ganz bewusst hoch, ganz bewusst hoch und verbinde dich mit diesem höchsten Raum des ganzen, wow, des ganzen Universums, diesem höchsten Raum der Kraft, diesem höchsten Raum der Gegenwart Gottes, diesem höchsten Raum seiner Liebe, diesem höchsten Raum seiner Herrlichkeit. Oh, verbinde dich mit ihm. Oh, Shakara Mandarada. Oh, Vater, ich danke dir. Ich danke dir für alle diese übernatürlichen, wunderwirkenden Söhne und Töchter Gottes, die du berufen und die du bestimmt hast, Frucht zu bringen, Herr, und Frucht, die bleibt, die du dazu bestimmt hast, dieses Jahrhundert zu prägen mit der Kraft der Auferstehung Jesu Christi, Herr, mit der übernatürlichen Kraft von Zeichen und Wunder, machtvollen Taten. Danke, Vater, für jeden einzelnen dieser mächtigen Herrlichkeitssöhne, Herr. Halleluja. Danke, Herr, für jeden einzelnen dieser Berufenen und für jeden einzelnen dieser Auserwählten, Herr. Danke, Jesus, dass du jetzt in dieser Zeit deine Söhne aktivierst aus der Herrlichkeit und in der Herrlichkeit und dass du sie offenbar machst für diese Welt, sodass diese ganze Erde wirklich bedeckt wird, Herr, mit der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn, Herr, weil sie durch uns konfrontiert werden, Herr, mit deiner Herrlichkeit, Herr, weil wir deine Herrlichkeitsträger sind, Herr, in dieser Zeit, jeder Einzelne von uns. Jede Tochter, jeder Sohn, danke, Vater. Danke für diese übernatürlichen Herrlichkeitsträger. Oh, der Geist Gottes und der Geist der Herrlichkeit ist auf dir. Oh, danke, Jesus. Und du wirst aktiviert in dieser Zeit. Oh, da ist Aktivität von Engeln. überall um dich herum. Weißt du, wenn du hier in dieser Glory Life Schule bist, da ist etwas Besonderes um dich herum. Weil du bist auserwählt von Gott in dieser Zeit, wirklich dieser Träger seiner Herrlichkeit zu sein und in dieser Welt offenbart zu werden als das, wozu du vor Grundlegung der Welt bestimmt warst, und diese Welt zu konfrontieren mit seiner übernatürlichen Herrlichkeit, mit seinem übernatürlichen Wirken, mit seiner Persönlichkeit, mit seiner Liebe. Halleluja! Oh, danke Vater für deine Liebe, die offenbar wird durch die Söhne und Töchter in dieser Zeit, Herr. Halleluja, danke für deine Liebe, die strömt und die fließt durch jeden Einzelnen von uns in einer mächtigen Art und Weise, Herr. Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Oh, seine Herrlichkeit ist hier. Und wie die Kinder sind wir in deiner Herrlichkeit. Voller Freude, voller Unschuld und voller Unbeschwertheit, voller Leichtigkeit, voller Vertrauen, voller Vertrauen, dass du gut bist, Papa. Oh. Voller Vertrauen, dass wir in deiner Liebe sicher ruhen. Oh, danke, Papa. Eingehüllt von dir. Wer könnte gegen uns sein? Was könnte uns unmöglich sein? Halleluja. Eingehüllt in deiner Liebe. Oh. Halleluja. Wow. Halleluja. Wow. Ich spüre so stark die Gegenwart der Liebe des Vaters hier. Das ist extrem. Und Gott möchte das wirklich in unserer Mitte noch stärker aktivieren. Auch wirklich, diese Liebe ist nicht nur ein Wort, sie ist auch nicht nur eine Tat, eine Handlung, sondern sie ist auch eine geistliche Kraft, sie ist eine geistliche Substanz. Und Gott möchte wirklich in den Söhnen diese geistliche Substanz der Liebe aktivieren. Paulus sagt, sie ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Und er möchte sie durch uns und aus uns hervorströmen lassen. Er möchte jede Pore unseres Seins damit durchdrungen sein lassen. Und er möchte, dass diese Liebe wirklich die Atmosphäre in seiner Gemeinde, in seiner Familie völlig durchdrängt und völlig einnimmt und völlig dominiert. Halleluja! Ah, danke, Jesus! Halleluja! Danke, Jesus! Halleluja! Ah, sie ist da. Sie ist in dir und sie ist auf dir. Halleluja! Halleluja! Lass sie einfach mal im Geist, wirklich, weißt du? Wir sind im Geist, somit ist da ein absoluter Schutzraum. Da ist kein Fleisch beteiligt, sondern es ist der Geist. Lass einfach mal im Geist wirklich diese Liebe zu jemand neben dir fließen. Drück ihn einfach mal ganz kräftig und sag einfach mal ganz bewusst, ich lasse die Liebe des Vaters zu dir fließen. Drück ihn einfach mal richtig kräftig oder sie. Halleluja. Und lass es einfach mal fließen. Lass einfach mal die Liebe des Vaters. Gib dem einfach mal einen Moment, verstehst du? Mal einen Moment mehr als diese flüchtige Umarmung. Lass einfach mal diese Liebe des Vaters fließen. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Danke für die Liebe des Vaters. Danke für die Liebe des Vaters. Du darfst doch noch jemand Zweites drücken. Ist nicht verboten. Der Trend zum Zweitdrücken wird immer stärker. Halleluja. Lass einfach diese Liebe fließen. Halleluja. Sharamando sobo sia labando robo sakararara. Die ganze Atmosphäre ist gefüllt, durchdrungen, ist eine geistliche Substanz. Oh, shakaria monda sia rambonda, ja. Also das ist so wichtig. Paulus hat gesagt, wenn ihr in allen Gaben des Geistes unterwegs seid und alle übernatürlichen Dinge tun könnt, die sonst keiner tun kann, aber ihr hättet keine Liebe, dann wäre es alles nichts. Somit ist die Liebe das Wichtigste. Somit ist die Liebe das Zentrum. Also lass fließen. Während du dich hinsetzt, drückt noch jemand Drittes. Halleluja. Halleluja. Wow. Halleluja. Oh, Sharamando Sakaria Mondo Robosarara. Sharabondo Robosandara Yanamasondo. Halleluja. Herzlich willkommen zur Glory Life Schule. Ich würde es jetzt schon am liebsten singen. In dem Raum. Jetzt werden wir was Neues, eine gesungene Predigt. Halleluja. Halleluja. Ist irgendjemand heute Abend zum ersten Mal in der Glory Life Schule? Meldet euch mal kurz. Wow, herzlich willkommen. Nein, nur ich. Aber ihr, ja, herzlich willkommen. Super. Seid ihr überhaupt das erste Mal bei Glory Life? Oder? Oh ja, wow, dann kriegt ihr ein kleines Geschenk von den Ordnern mit einer CD. Meldet euch nochmal ganz kurz, dass die Ordner sehen. Ja, herzlich willkommen. Halleluja. Danke, Jesus. Ja, es werden immer mehr. Wir sind jetzt fast 300 Schüler in der Glory Life Schule. Also wir heißen auch alle die ganz herzlich willkommen, die über online zugeschaltet sind. Halleluja. Heißen wir sie mal herzlich willkommen. Halleluja. Das ist eine super Sache. Halleluja. Danke, Jesus. Danke für diese immer größer werdende Familie, die gleichzeitig immer tiefer wirklich in der Liebe zusammengefügt und zusammengebaut wird in dir. Halleluja. Halleluja. Und ich möchte heute Abend in dieser ersten Stunde möchte ich weitergehen in diesem Thema Grundlagen des Herrlichkeitsdienstes. Grundlagen des Herrlichkeitsdienstes. Wir hatten bereits die letzten Male uns zwei wesentliche Tools sozusagen angeschaut, die Gott uns gegeben hat, um diesen Herrlichkeitsdienst zu tun, beziehungsweise um seine Kraft und seine Wirksamkeit für diese Welt zu aktivieren. Und das Erste, ich wiederhole es noch mal ganz kurz, das Erste, was wir hatten, auch für die, die heute neu dabei sind, das Erste, was wir hatten, war, das Wort Gottes ist die Grundlage und allein der Glaube an das Wort Gottes bewirkt bereits gewaltige Wunder. Wir haben das auch gesehen, wir haben das aktiviert hier am Abend, wir haben das erlebt, wie allein durch den Glauben, das Wort des Glaubens, ja, allein durch den Glauben an das Wort des Glaubens einfach gewaltige übernatürliche Dinge aktiviert werden. Und das ist das erste grundlegende Tool, das Gott uns gegeben hat. Und das zweite grundlegende Tool, das Gott uns gegeben hat, das hatten wir die letzten zwei, drei Mal. Das zweite grundlegende Tool ist die Salbung des Heiligen Geistes. Amen. Und wir haben gesehen, es gibt einen Unterschied zwischen der Salbung Gottes in uns, die in erster Linie von Gott für uns gegeben ist, zu unserer Auferbauung, zu unserer Führung, zu unserer Leitung, dass der Heilige Geist zu uns spricht und auferbaut und so weiter. Und wir haben gesehen, es gibt im Unterschied dazu eine Salbung Gottes auf uns, die uns gegeben ist in erster Linie für andere. Das heißt, dafür anderen Menschen zu dienen. Ja, wir haben gesehen, diese Salbung beinhaltet all die Gnadengaben Gottes, diese Charismen, von denen in der Bibel die Rede ist. Ja, wir haben diese Schriftstelle uns angeschaut, Epheser 4, 7, jeden Einzelnen von uns, ich wiederhole es einfach nur mal kurz, jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade nach dem Maß der Gabe Christi gegeben worden. Darum heißt es, hinaufgestiegen in die Höhe, hat er Gefangene gefangen geführt und den Menschen Gaben gegeben. Halleluja. Wir haben uns unterschiedliche Arten von Gaben angeschaut. Wir haben gesehen, dass es keine Trennung bei Gott gibt zwischen dem, was wir menschlich gesehen als natürliche Gaben bezeichnen würden und übernatürlichen Gaben, sondern alle Gaben, die Gott gesetzt hat in sein Leib, sind durch ihn übernatürlich. Amen. Ob das die Gabe der Hilfeleistung ist, die Gabe der Leitung, die Gabe der Lehre oder ob das die Gabe der Heilung oder die Gabe der Wunderwirkung oder die Gabe der Prophetie und der Weissagung ist, was auch immer es ist. Alle diese Gaben sind in Gott übernatürlich und sie sind gleichwertig. Ja? Es gibt keine, die wichtiger ist oder weniger wichtig ist oder weniger bedeutend ist, sondern es kommt darauf an, dass wir alle einfach treu in den Gaben gehen, die Gott uns gezeigt hat, dass wir in ihn gehen sollen und uns darin weiterentwickeln. Halleluja. Wir haben die letzten Male aktiviert, unter anderem, wir haben aktiviert speziell die Heilungsgabe. Vor, Ich weiß nicht mal, wie viele Wochen es her waren, weil es war zwischendurch ja auch mal Pause und so. Also auf jeden Fall, wir haben aktiviert die Heilungsgabe und wir haben das letzte Mal, jedenfalls in meiner Stunde das letzte Mal, haben wir die Gabe der Wunderwirkung aktiviert. Und da werden wir natürlich noch weiter aktivieren, auch in kommenden Stunden. Aber ich möchte jetzt gerne heute Abend weitergehen, einen Schritt. Und ich möchte über das dritte Tool sprechen, das Gott in deinen Werkzeugkoffer als Diener und Sohn des neuen Bundes gegeben hat. Amen. Wen interessiert es, was das ist? Gut. Okay. Halleluja. Das dritte Tool, oder? Ich gebe mal erstmal eine Bibelstelle, bevor ich es euch verrate. Schauen wir uns eine Bibelstelle an, machen wir es ein bisschen spannender. Vielleicht kriegst du es ja selber schon raus, wenn du die Bibelstelle hörst. Apostelgeschichte 2, Vers 19. Es ist die Stelle, wo Petrus an Pfingsten predigt und wo er den Propheten Joel zitiert und wo er sagt, ja, es wird geschehen in den letzten Zeiten, beziehungsweise er sagt, dies ist es. Der Geist ist ausgegossen und er sagt, dies ist es, was durch den Propheten Joel verheißen ist. Und dann sagt er eben, in den letzten Tagen wird es geschehen, spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen, hier haben wir die Gaben des Geistes, und eure jungen Männer werden Gesichte sehen und eure Ältesten werden Traumgesichte haben. Und sogar auf meine Knechte und auf meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie werden weissagen. Und jetzt kommt ein interessanter Vers und ich glaube, dass man den prophetisch geistlich verstehen muss, ja. Ein interessanter Vers. Und ich werde Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf der Erde. Blut und Feuer und Rauchdampf. Sag mal zu deinem Nachbarn. Blut und Feuer und Rauchdampf. Und zwar wird er das tun, ehe der große und herrliche Tag des Herrn kommt. Also mit anderen Worten, bevor das Ende kommt, werden diese drei Zeichen geschehen, sonst vorher kann der Herr nicht wiederkommen, kannst du auch sagen. Ja? Diese drei Zeichen müssen geschehen. Und du kannst diese drei Zeichen prophetisch, du kannst natürlich sagen, ja, das bezieht sich auf Blut, bezieht sich auf Kriege oder sonst irgendwas. Ich glaube aber nicht, dass hier im Zusammenhang mit der Ausgießung des Geistes in erster Linie von Kriegen die Rede ist, sondern ich glaube, dass es eine geistliche Bedeutung hat. Und wie von euch wissen, dass das Blut Jesu Christi von zentraler Bedeutung ist für das Erlösungswerk von Jesus. Amen. Halleluja. Das heißt, ich glaube, dieses erste Zeichen ist tatsächlich das Zeichen, oder man könnte so sagen, es ist die Offenbarung des Wortes des Evangeliums. Erinnere dich dran, ich habe gesagt, Gott hat uns einige wesentliche Tools gegeben für unseren Dienst im neuen Bund. Und das erste Tool war das Wort des Evangeliums. Ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es doch die Kraft Gottes. Ich glaube, dass das Blut für die Kraft des Evangeliums steht. Ich glaube, dass das Blut für dieses Wort des Erlösungswerkes steht. Und wenn wir uns die letzten 500 Jahre Kirchengeschichte anschauen, nachdem das finstere Mittelalter, wo ja einiges verloren gegangen ist, vieles verloren gegangen ist, an Offenbarung des Wortes Gottes und sich die Kirche immer weiter vom Wort entfernt hat, und dann vor 500 Jahren die erste Wiederherstellungsbewegung des ursprünglichen Wort des Gottes stattgefunden hat, dann sehen wir, dass das Erste, was Gott wiederhergestellt hat, kirchengeschichtlich, durch die Reformation und später durch die ersten Erweckungsbewegungen, pietistische, evangelikale Erweckungsbewegungen, das Erste, was wiederhergestellt wurde, war das Wort der Erlösung, das Wort der Gerechtigkeit, das Wort des Blutes Jesu Christi. Das war das Erste, was in den Leib Christi wieder völlig neu reingekommen ist, nachdem es vollkommen verloren war. Ja? Nachdem vorher die Leute geglaubt haben, dass sie in den Himmel kommen, ja, wenn das Geld im Kasten springt, klingt, die Seele in den Himmel springt. Ja? Ich meine, bei größerer Entfernung gibt es fast nicht, ja? Zwischen dem Wort der Gerechtigkeit, dem Wort des Evangeliums und dieser Lehre. Ja? Und mitten in diese Finsternis hinein hat Gott einen Martin Luther gesandt und hat ihn dieses Wort des Evangeliums neu aufleuchten lassen oder neu aufrichten lassen. Okay? Also das Blut ist wiederhergestellt worden zwischen dem 15. oder zwischen dem 16., so muss man sagen, zwischen dem 16. und dem 18. Jahrhundert etwa. Ja. Und dann das Zweite, was wiederhergestellt worden ist, das Feuer. Was ist das Feuer? Wofür steht das Feuer? Ja. Das Feuer des Heiligen Geistes, sagt seinem Nachbarn, das Feuer des Heiligen Geistes. Mit anderen Worten, Es steht eigentlich für das zweite Tool, über das wir uns die letzten Wochen unterhalten haben, nämlich das Tool der Salbung des Heiligen Geistes. Das Feuer des Heiligen Geistes, die Salbung des Heiligen Geistes, die Gaben des Geistes wurden wiederhergestellt gegen Ende des 19. Jahrhunderts und zu Beginn des 20. Jahrhunderts, dann ganz stark in der Pfingstbewegung, und dann später in der charismatischen Bewegung. Also 19. und 20. Jahrhundert ist die Zeit der Wiederherstellung der Gaben des Geistes. Bis zu dem Zeitpunkt war zum Beispiel noch in der evangelikalen Erweckung war Heilung die absolute Ausnahme. Da gab es sowas höchstens, wenn dann am Rand und dann nur im Geheimen. Da wurde nicht drüber gepredigt. Das war überhaupt nicht das Thema. Ja, das war die Zeit des Blutes. Ja. Aber dann kam die Zeit des Feuers und dann kamen die ersten Heilungsbewegungen. Dann kam die Zungenrede, die wiederhergestellt wurde. Dann kamen die Weissagungen und so weiter. Die verschiedenen Gaben des Geistes wurden wiederhergestellt. Das zweite Zeichen des Feuers wurde wiederhergestellt. Halleluja. Und jetzt dürft ihr dreimal raten, was das dritte Zeichen ist, das wiederhergestellt wird. Wofür steht der Rauchdampf? Sagen wir seinem Nachbarn, Glory. Halleluja. Mit anderen Worten, das dritte und ich sage mal das finale Tool, das Gott seinen Söhnen durch das Evangelium, durch den neuen Bund zur Verfügung gestellt hat und was wiederhergestellt werden muss. Und ich glaube, das 21. Jahrhundert ist das Zeitalter oder ist es die Zeit der Herrlichkeit. Ja, es ist die Herrlichkeit Gottes. Es ist dieser Rauchdampf. Es ist diese, weißt du, wofür steht Rauchdampf? Ja, die Wolke der Herrlichkeit. Wofür steht die Wolke? Die Wolke steht für diese Atmosphäre. Die Wolke steht für das, für diese Abstrahlung Gottes, für diese Kraft, für diese Wirksamkeit der Herrlichkeit Gottes, die von seinem Thron ausgeht und die aber nicht nur bei seinem Thron bleiben soll, irgendwo da oben im Himmel oder hinter den Bergen bei den sieben Zwergen ganz weit weg, sondern Gottes ursprünglicher Plan war, dass seine Herrlichkeit auf dieser Erde sich manifestiert. Amen. Und bevor Jesus wiederkommt, muss Habakkuk 2, Vers 14 erfüllt sein, nämlich dass die ganze Erde erfüllt ist mit der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn. Das heißt, diese Herrlichkeit muss offenbar werden. Amen. Das, mit anderen Worten, du könntest so sagen, die Substanz, die unmittelbar um Gott herum ist und von der sogar das Wort Gottes sagt, in Jesaja 6, Vers 1, sagt das Wort Gottes, dass diese Substanz die ganze Schöpfung durchdringt. Ja? Jesaja 6, 1 sagt Jesaja, die ganze Erde ist erfüllt mit der Herrlichkeit Gottes. Er sagt nicht, die ganze Erde ist erfüllt mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes. Das ist noch, steht noch aus. Aber er sagt, die ganze Erde, also die ganze Schöpfung ist durchdrungen, ist im Kern durchdrungen von dieser Herrlichkeit Gottes. Und es ist ganz interessant, dass jetzt gerade auch in den letzten Jahren in der klassischen Physik, also in der Naturwissenschaft, immer stärker eine Richtung immer stärker wird und immer wichtiger wird. Und das ist die sogenannte Quantenphysik. Und diese Quantenphysik, und ich will jetzt nicht sagen, dass man die Bibel naturwissenschaftlich erklären kann oder soll oder dass es notwendig ist, aber es ist interessant einfach zu sehen, dass diese Quantenphysik auf der Spur von etwas ist, ja, oder vielleicht etwas entdeckt hat, was zumindest ein starker Hinweis ist auf das, was die Bibel die Herrlichkeit Gottes nennt, ja. Also, zum Beispiel hat die Quantenphysik herausgefunden, dass es sozusagen hinter all dem, was geschaffen ist, oder man könnte auch sagen in all dem, was geschaffen ist, oder wie auch immer, hinter, in einer anderen Dimension hinter dem, gibt es eine sehr starke, aber nicht messbare Energie. Sie nennen sie die Nullpunktenergie. Ja? Oder es gibt auch den Begriff des Quantenlichtes. Ja, das Quantenlicht. Und sie sagen, ja, du kannst dieses Quantenlicht nicht beobachten, weil es praktisch alles durchdringt. Ja, also praktisch so, wie wenn du etwas Weißes mit etwas Weißem ineinander schiebst, dann kannst du das Weiße nicht mehr vom Weißen unterscheiden, weil beides ist weiß. Und so ist es quasi, und deswegen kannst du es nicht beobachten, du siehst einfach nur weiß, ja, du kannst nichts Getrenntes finden. Aber sie können es messen, sie können es, oder durch Theorien, sagen wir so, durch Theorien wird ihnen deutlich, ja, es muss diese Energie geben, es muss dieses Quantenlicht geben, auch wenn du es nicht im Mikroskop siehst oder irgendwas anderes, aber es muss das geben. Alles wird durchdrungen von diesem Quantenlicht sozusagen. Und das ist ein extrem energetische Sache, ja. Und wenn du mich fragst, ich glaube, als Gott gesagt hat, es werde Licht, hat er nicht nur die Sonne, beziehungsweise hat er die Sonne ja noch gar nicht geschaffen, wenn du es genau nachliest. Ja? Das heißt, er hat eigentlich, ich glaube, er hat gar nicht das sichtbare Licht in dem Moment geschaffen, sondern das hat er erst später geschaffen, sondern er hat in dem Moment einfach die Substanz seiner Herrlichkeit in die ganze, in das ganze Universum, oder das Universum gab es damals auch noch nicht, aber in all diese Masse, diese Wüste und leere Masse, was auch immer das war, er hat einfach seine Herrlichkeit da hineingeblasen. Amen. Halleluja. Und deswegen wird alles durchdrungen, nenn es Quantenlicht, nenn es Herrlichkeit Gottes. Und wie gesagt, es ist jetzt kein naturwissenschaftlicher Anspruch, der da erhoben wird an dem Punkt. Darum geht's auch nicht. Ich finde es nur sehr interessant, dass in dieser Zeit, wo die Herrlichkeit Gottes auf die Agenda von Gottes Geist kommt, eben tatsächlich auch die säkularen Forscher Dinge entdecken, die noch vor einigen Jahrzehnten, die noch für Einstein völlig undenkbar waren. Für Einstein war Quantenphysik lächerlich. Ja? Der hat gesagt, sowas kann es gar nicht geben, weil das widerspricht seiner Theorie. Halleluja. Aber Gott, weißt du, Gott ist halt immer noch größer. Amen. Seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Seine Wege sind nicht unsere Wege, sondern so viel höher sind seine Gedanken als unsere Gedanken und so viel höher sind seine Wege als unsere Wege. Also, die Herrlichkeit Gottes, du kannst es so beschreiben, und jetzt gehe ich wieder zum geistlichen Bereich. Die Herrlichkeit Gottes ist die Energie, die alles, was Gott geschaffen hat, durchdringt. Und gleichzeitig ist die Herrlichkeit Gottes die Energie, die Kraft oder das Kraftfeld, das Energiefeld, du kannst es auch Nullpunktfeld nennen, das ist wurscht, aber obwohl das eigentlich ein bisschen irreführender Begriff ist, weil es ja nichts mit Null zu tun hat, sondern es ist ja extrem hochenergetisch, ja, ist dieses Energiefeld, das direkt um den Thron Gottes herum ist. Und das du zum Beispiel in Offenbarung 5 oder 4 beschrieben findest, ja, wo von diesen Blitzen und Donnern und das Rauschen vieler Wasser und den lebendigen Wesen und den Huh und Huh, ja, das kannst du richtig hören, weißt du, wenn du das liest, dann ist alles in dir heilig, heilig, weißt du, da kannst du es richtig spüren, Halleluja. Das ist diese Atmosphäre, die direkt um Gott herum ist. Es ist dieses höchste Energiefeld. Weißt du, es gibt geistliche Ebenen in der unsichtbaren Welt, aber die sind nicht unbedingt alle göttlich. Amen. Es gibt geistliche Ebenen, esoterische Ebenen, okkulte Ebenen, geistliche Ebenen, aber es gibt nur eine Ebene, die göttlich ist, und das ist die Herrlichkeit Gottes. Das ist sein Geist. Amen. Und ich sage dir, das ist das höchste Energiefeld, das es im ganzen Universum gibt. Halleluja. Es ist das Kraft- und das Machtzentrum, könntest du sagen. Halleluja. Wow. Und wenn sich dieses Energiefeld hier auf der Erde freisetzt, dann setzt sich nochmal was ganz anderes frei. Amen. Und wenn es gelingt, sozusagen, ich sage es mal technisch, wenn es gelingt, dieses Energiefeld anzuzapfen, dann ist nichts unmöglich. Amen. Halleluja. Und jetzt sage ich dir schon mal gleich die gute Nachricht zum Anfang. Jesus Christus hat vor 2000 Jahren diesen Preis bezahlt, den er bezahlt hat, genau um uns den freien Zugang zu diesem Energiefeld zu geben. Amen. Halleluja. Er hat die Decke weggenommen. Er hat den Vorhang zerrissen. Er hat sozusagen den direkten Kanal freigelegt zur direkten Herrlichkeit, Gegenwart und damit Kraft und Energie Gottes. Amen. Er hat es gemacht. Die Salbung Gottes, das ist das zweite Tool, von dem wir gesprochen haben, die Salbung Gottes war gegeben bereits im Alten Testament für die Diener Gottes. Die Herrlichkeit ist gegeben für die Söhne Gottes. Amen. Und deswegen hängt die Bibelstelle in Habakuk 2, Vers 14, wo es heißt, am Ende der Zeit wird die Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn die ganze Erde bedecken, hängt direkt zusammen, du kannst die nebeneinander mal notieren, dann kannst du mal daheim drüber meditieren, Habakuk 2, Vers 14, direkt zusammen mit Römer 8, Vers 19, wo es heißt, dass die ganze Schöpfung sehnsüchtig darauf wartet, dass die Söhne Gottes offenbar werden. Denn es gibt nur einen, der Zugang hat in die Herrlichkeit Gottes, und das ist der Sohn. Amen. Und deshalb wurde Jesus ein Menschensohn außerhalb der Herrlichkeit Gottes. Er wurde Mensch hier auf dieser Erde. Er ließ seine Herrlichkeit zurück. Das haben wir bereits behandelt beim Thema Herrlichkeitsleben ganz am Anfang. Er ließ seine Herrlichkeit zurück, damit wir Gottes Söhne in der Herrlichkeit werden könnten. Er wurde Menschensohn, ließ die Herrlichkeit zurück, damit wir Gottes Söhne werden können in der Herrlichkeit. Jetzt ist er wieder in dieser Herrlichkeit. Und jetzt gilt Johannes 17, 22, wo Jesus sagte, dieselbe Herrlichkeit, Vater, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Amen. Mit anderen Worten, er hat den Söhnen, du könntest sagen, er hat den Söhnen eine direkte Pipeline in das Energiefeld der Herrlichkeit Gottes hineingelegt. Du hast eine direkte Pipeline, du brauchst keine Ostsee-Pipeline oder sonstige Pipeline, wo irgendeine Gase transportiert werden, sondern du hast eine direkte Pipeline in die Herrlichkeit Gottes hinein. Amen. Sag mal, danke Jesus. Wenn diese Herrlichkeit Gottes angezapft wird, dann wird eine höhere Ebene aktiviert. Du könntest so sagen, ich habe gesagt, bei dem Punkt Salbung habe ich gesagt, die Salbung Gottes ist immer an Menschen gebunden. Ja, Gott gibt die Salbung Menschen. Aber seine Herrlichkeit geht über einzelne Menschen hinaus. Seine Herrlichkeit bewirkt, dass Dinge möglich werden, die durch einen einzelnen Menschen niemals möglich wären. Seine Herrlichkeit geht über die Glaubensfähigkeit eines einzelnen Sohnes Gottes hinaus. Seine Herrlichkeit kann Dinge in Gang setzen, die du nicht mal glauben kannst. Verstehst du? Seine Herrlichkeit, und damit ist sie die höchste dieser drei Ebenen, von denen wir gesprochen haben. Verstehst du? Das heißt nicht, dass du in seiner Herrlichkeit nicht mehr Glauben aktivierst in das Wort Gottes, ja, sondern die Ebenen spielen zusammen. Nur die Herrlichkeit ist nur die höchste Ebene. Also du aktivierst Glauben in das Wort Gottes. Du wirst auch aktiv in der Salbung, und Gott hebt auch die Gaben nicht auf, verstehst du? Das sind wichtige Tools, die Gott dir gegeben hat. Und trotzdem ist die Herrlichkeit Gottes die Ebene, die über alles andere hinausgeht. Man könnte es auch so ausdrücken, die Herrlichkeit Gottes, oder wenn sich die Herrlichkeit Gottes freisetzt, dann wird der menschliche Anteil minimiert und der göttliche maximiert. Amen, wie viele von euch wollen das? Halleluja. Die Herrlichkeit Gottes hat eine Komponente der Souveränität Gottes, die, verstehst du, die du weniger gebrauchst, die Salbung kannst du gebrauchen, die Herrlichkeit Gottes übernimmt dich. So kannst du sagen. 2. Korinther 5,14 sagt Paulus, die Liebe Christi überwältigt uns, übernimmt uns. Die Herrlichkeit Gottes ist die Ebene, wo du völlig absorbiert wirst in Gott. Wo du gar nicht anders leben kannst, als dich selber zu verlieren. In der Herrlichkeit Gottes fällt das Fleisch, ob es will oder nicht. Es ist so. Ja? Saharia, das ist eine schöne Stelle, wo habe ich die? Saharia 2, Vers 17 heißt es, alles Fleisch schweige vor dem Herrn, denn er hat sich aufgemacht aus seiner heiligen Wohnung. Das ist genau das, was passiert, wenn die Herrlichkeit Gottes sich freisetzt. Die Herrlichkeit Gottes duldet keine menschlichen Beimischungen. So könnte es auch sagen. Die Herrlichkeit Gottes ist so heilig, ist so göttlich, ist so übernatürlich, dass du tatsächlich Galater 2,20 leben musst. Ja? Wer weiß, was da steht, Galater 2,20? Ich bin mit Christus gekreuzigt, nun lebe nicht mehr ich, Christus lebt mich. Mit anderen Worten, du könntest auch sagen, Galater 2,20 ist die Stelle des Herrlichkeitslebens, denn das Herrlichkeitsleben ist gleichzeitig ein Leben im Tod des Fleisches. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Sag mal zu den Nachbarn. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Halleluja. Wenn die Herrlichkeit Gottes sich in der Atmosphäre freisetzt, dann muss das Fleisch schweigen. Wenn es nicht freiwillig schweigt, wird es niedergeworfen. Extremes Beispiel, Apostelgeschichte 5. Nachdem die Urgemeinde auf eine neue Ebene der Herrlichkeit Gottes ging, in Apostelgeschichte 4, Vers 31, ja, wo sie gebetet haben, und dann hat die Erde gebebt und sie wurden alle wieder neu mit Heiligem Geist erfüllt und dann kam eine neue Ebene in die Gemeinde, eine neue Substanz begann zu wirken, eine neue Dimension von Wundern, eine neue Dimension von Multiplikation, von Errettung und damit aber auch eine neue Dimension der Heiligkeit Gottes kam. Amen. Und da kannst du sehen in Apostelgeschichte 5, als Hananias und Sapphira diese berühmte Sache mit ihrem Acker veranstalteten. Zuerst heißt es ja, der Apostel Barnabas hat auch einen Acker gebracht und hat den Erlös den Aposteln zu Füßen gelegt, aber der war nicht unaufrichtig, sondern der hat tatsächlich das gesagt, was er gemacht hat. Aber Hananias und Sapphira haben zwar ihren Acker verkauft oder ihr Gut verkauft und haben dann aber behauptet, sie hätten alles der Gemeinde gegeben. In Wirklichkeit haben sie nur einen Teil der Gemeinde gegeben, was ja nicht schlimm war an sich, weil sie waren ja frei, sie hätten ja tatsächlich auch nur einen Teil geben können. Es ist ja nicht so, dass Gott verlangt, dass wir alles geben. Aber sie haben offensichtlich, sie hatten eine unreine Seele und wollten als etwas anderes dastehen, als das, was sie wirklich waren. Verstehst du? Das ist eine typische Struktur des Fleisches. Das hat was mit Stolz zu tun. Ich will etwas sein. Ich selber. Wow. Ich, meiner, mir. Ja? Okay? Ja? Und was war das Ergebnis in dieser extremen Herrlichkeit? Es konnte sich nicht halten. In dem Fall ziemlich krass. Ihr kennt ja die Geschichte. Das Fleisch fiel buchstäblich um und war tot. Amen. Ich glaube, dass die beiden beim Herrn sind. Amen. Aber ihr Fleisch konnte nicht mehr leben. So stark war diese Manifestation der Herrlichkeit Gottes. Und ich glaube, bevor Jesus wiederkommt, wird sich die Herrlichkeit Gottes auf dieser Erde noch einmal mindestens so stark, sogar noch stärker, sagt das Wort, weil größer wird die Herrlichkeit des zukünftigen Hauses sein als die des früheren. Das heißt, heiße Dinge kommen auf uns zu. Gleichzeitig ist es eine super Sache, die Herrlichkeit Gottes ist eine super Sache für jeden, der entschieden ist, tot zu leben. Das ist eine super Sache. Das ist genial. Amen. Warum? Weil in der Herrlichkeit Gottes werden Dinge möglich, die außerhalb der Herrlichkeit Gottes niemals möglich wären. Ich weiß nicht, ob ich hier in der Schule schon mal das Beispiel erzählt habe, wo ich in Linz gepredigt habe, mal vor Jahren. Und zuerst haben wir gebetet für verschiedene Krankheiten in der Salbung, gebetet, dass Leute gesund werden und Sachen sind passiert. Und dann habe ich plötzlich, ich war vom Geist geführt, wohl im Nachhinein, aber kurzfristig war ich mir unsicher. Ich habe ihm einfach gesagt, jetzt stehen alle die auf, die Metallauflösung in ihrem Körper brauchen, die etwas brauchen, dass es schrumpft, was vorher zu groß war, oder die Fettverlust brauchen, übernatürlichen, oder einfach solche kreativen Wunder brauchen. Und dann sind die Leute aufgestanden und in dem Moment war die ganze Atmosphäre im Raum völlig wie leergesogen von Glauben. Also die Leute standen, aber keiner hat geglaubt, dass irgendwas passiert. Amen. Und so habe ich selber schon kurz den Zweifel bekommen, war das jetzt richtig, was du gesagt hast, weil ich dachte, alles im Raum sagte, ja, vielleicht hast du sowas schon woanders erlebt, aber hier in Linz passiert das ganz sicher nicht. Und es war aber schon zu spät, die Leute standen schon. Ich konnte nicht mehr zurück. Ja. Ich hätte jetzt sagen können, oh, sorry, habe mich geirrt, es wird doch nicht geheilt, aber das wäre auch blöd gewesen. Und jetzt sagen können, sorry, hier nicht. Ihr seid noch nicht so weit oder was auch immer. Nein, naja, jetzt habe ich gesagt, so Herr, jetzt musst du helfen. Das war meine Haltung innerlich. Und dann habe ich einfach begonnen, im Raum diese Herrlichkeit Gottes freizusetzen. Und in dem Moment kam tatsächlich eine Atmosphäre in den Raum der Herrlichkeit Gottes. Und ich wusste plötzlich, im nächsten Moment wusste ich, diese Dinge passieren. Es war wie in einer Sekunde, wenn sie die ganze Atmosphäre von, ich sag mal, von minus 273 Grad unterkühlt zu plus 45 Grad erhitzt verändern würde. Verstehst du? Plötzlich war die Atmosphäre gefüllt mit der Herrlichkeit Gottes. Das ist das, was ich die Herrlichkeit Gottes nenne, was nicht nur ich die Herrlichkeit Gottes nenne, was die Bibel die Herrlichkeit Gottes nennt. Und sofort sind die Wunder passiert, überall. Metallauflösung, Fettverlust, jemand schrie plötzlich, mein, das war das Witzigste, ja, mein Schuh ist gewachsen, schrie die Person. Und ich sagte, wieso, dein Schuh ist gewachsen. Und da haben wir festgestellt, dass natürlich nicht ihr Schuh gewachsen war, sondern ihr total klobiger und extrem geschwollener Fuß war in einer Sekunde zusammengeschrumpft, sodass sie in dem Schuh drin stand, wie in dem anderen Schuh. Und sie dachte, der Schuh ist gewachsen, aber in Wirklichkeit, na, ich weiß nicht, ob sie es ernsthaft gedacht hat, aber auf jeden Fall hat Gott einfach gemacht und ihr Fuß war zusammengeschrumpft. Und so viele solche, eine Frau stand dann da und hat immer ihre Hose gehalten, weil ihr so viel Fett abgegangen war, dass sie nicht mehr den Herrn so preisen konnte und so weiter. Ja. Und was ist das? Verstehst du? Das ist die Gott selber kommt der Schwachheit des Menschen zur Hilfe. Das ist die Herrlichkeit Gottes. Die Atmosphäre der Herrlichkeit Gottes bedeutet, dass Gott selber der Schwachheit des Menschen zur Hilfe kommt. Was der Mensch selbst in der Salbung nicht bewirken kann. Manche Wunder, ich habe darüber ja schon gesprochen in dem Fach Herrlichkeitsleben, manche Wunder passieren einfach nur in dieser Atmosphäre der Herrlichkeit. Sowohl von der Intensität her, als auch von der Zahl her, als auch bestimmte Arten von Wunder. Ja, Zeitwunder, Wunder, an denen Engel sehr stark beteiligt sind, viele kreative Wunder passieren einfach erst dann, wenn sich diese Atmosphäre der Herrlichkeit wirklich freisetzt. Und deshalb hat Gott uns dieses Tool gegeben. Und jetzt komme ich zum entscheidenden Punkt. Wir haben ja das Fach Herrlichkeitsdienst. Was heißt es für dich? Du sagst jetzt, wow, toll, die Herrlichkeit Gottes, das müsste ich haben. Oder darin dienen, verstehst du? In der Atmosphäre der Herrlichkeit Gottes zu dienen, ist das Stärkste, was es überhaupt gibt, weil da geht alles total leicht. Weil der Punkt ist, egal was du in der Atmosphäre der Herrlichkeit Gottes als Sohn sprichst, wenn es nicht deinem Fleisch entspringt, passiert sofort. Wenn es deinem Fleisch entspringt, fällst du um. Mehr oder weniger. Also, kommt immer drauf an, was das jetzt bedeutet. Das heißt nicht, dass du sofort tot umfällst, nur weil du jetzt einmal was fleischlich sagst, aber es kommt auf das Niveau letztendlich auch der Herrlichkeit an, aber im Endeffekt. Aber der entscheidende Punkt ist, der geistliche Dienst sozusagen, der Dienst an den Kranken, der Dienst an den Gebundenen, der Dienst der Befreiung, der Dienst der Errettung, all diese Dinge gehen wie von selber in der Herrlichkeit Gottes. Weißt du, ich habe schon so oft festgestellt in Gottesdiensten, es spielt über, weißt du, früher, du hast gelernt, okay, du predigst und am Schluss machst du einen Aufruf, damit Leute sich bekehren. Und das ist okay, verstehst du, in der Salbung eine gute Sache. Aber wenn sich die Herrlichkeit Gottes schon am Anfang im Lobpreis so gewaltig freisetzt, wie oft haben wir erlebt, du machst einfach einen Aufruf, die Leute haben noch keine Predigt gehört, aber die bekehren sich. Warum? Weil die Herrlichkeit Gottes für sich selber spricht. Amen. Wenn die Menschen die Atmosphäre oder wenn die Menschen mit der Atmosphäre des Himmels konfrontiert werden, dann merken sie, dass sie Gott brauchen. Das ist das, was Paulus an einer Stelle gesagt hat, sie werden in eure Gottesdienste kommen und sie werden auf ihr Angesicht niederfallen und werden sagen, wahrhaftig, Gott ist in eurer Mitte. Amen. Und ich sage dir eins, sie werden nicht nur in unsere Gottesdienste kommen und das sagen, sondern sie werden dir begegnen und das sagen. Halleluja. Und du wirst in Zugabteilen sitzen und die ganzen Leute in dem Zugabteil werden gar nicht wissen, wie ihnen geschieht, aber weil von dir die Herrlichkeit Gottes abstrahlt und je länger du da sitzt, sich die Herrlichkeit Gottes oder dieses Abteil sich immer mehr mit der Herrlichkeit Gottes füllt, werden diese Leute aus ihren Sitzen rutschen, auf die Knie fallen und sagen, was muss ich tun, um errettet zu werden? Amen. Das ist nicht weit weg, das ist jetzt, das passiert. Es beginnt bereits. Halleluja. Amen. Weißt du, das ist das Herrlichkeitsleben. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Was hast du noch damit zu tun, wenn wir ja sagen, die Herrlichkeit Gottes ist Gott souverän und sie ist nicht an einen Menschen gebunden und sie ist jenseits des Gefäßes, sie steht über dem gesalbten Gefäß, die Herrlichkeit Gottes ist die höhere Dimension. Also was hast du zu tun? Ist es jetzt so, dass du einfach darauf warten musst, dass Gott souverän irgendwo mal die Herrlichkeit Gottes freisetzt? Das ist die klassische Denkweise von vielen Christen. Deswegen warten sie immer darauf, dass Gott seine Herrlichkeit freisetzt. Ich habe auch viele Jahre gewartet. Aber je länger ich gewartet habe, umso frustrierter wurde ich. Weil da ein entscheidender Punkt fehlt. Ja. Der entscheidende Punkt ist der, und ich habe darüber schon gelehrt, im Herrlichkeitsleben, die Herrlichkeit Gottes ist den Söhnen gegeben. Amen. Johannes 17, 22, ich habe es gerade zitiert. Dieselbe Herrlichkeit, Vater, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Hebräer 2, Vers 10, 1. Korinther 2, Vers 7, überall, das sind alles Stellen, die dir zeigen, dass Jesus gekommen ist, um uns die Herrlichkeit Gottes zu geben. Das heißt, wenn du ein Sohn bist, dann ist dir die Herrlichkeit gegeben. Sie ist dir sozusagen als ein Tool gegeben. Du hast Zugang dazu. Jetzt ist nur die entscheidende Frage, wie hast du Zugang? Die Antwort heißt, durch Glauben. Amen, sag mal durch Glauben. Jesus sagt in Johannes 11, 40 habe ich nicht gesagt, wenn du nur glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Das heißt, es ist im Endeffekt doch wieder kein Zufall, wo sich die Herrlichkeit Gottes freisetzt. Amen. Denn es gibt einen Punkt, ein entscheidendes Scharnier, das Gott nach wie vor am Platz hat, wo er die Söhne und Töchter Gottes gebrauchen will und immer gebraucht, um tatsächlich diese Herrlichkeit freizusetzen. Und das ist das Glaubensscharnier. Das heißt, wenn die Herrlichkeit sich freisetzt, dann musst du nicht mehr viel tun. Du musst sie eigentlich nur noch fallen lassen. Aber durch Glauben setzt du diese Atmosphäre frei. Durch Glauben machst du dir bewusst, ja, ich bin ein Sohn der Herrlichkeit. Was wir vorher schon am Ende des Lobpreises gemacht haben, ich habe dir einfach gesagt, verbinde dich mit dieser Herrlichkeit. Wie kann ich das sagen? Ja, erstens, ich kann es deswegen sagen, weil Jesus den Weg frei gemacht hat. Zweitens, was heißt es, verbinde dich damit? Das heißt nichts anderes als ergreife im Glauben, dass du da bist. Ergreife im Glauben, dass du verbunden bist. Ergreife im Glauben, dass die Pipeline gelegt ist. Es ist tatsächlich so, weißt du, wenn die Herrlichkeit Gottes wirkt, dann weißt du nie, was alles passiert und du hast es auch nicht mehr unter Kontrolle. Und trotzdem ist es so, dass am Anfang irgendwo Söhne und Töchter stehen, die diese Herrlichkeit freisetzen. Durch Glauben. Amen. Die sich bewusst machen, hey, ich bin ein Herrlichkeitsträger. Ich bin nicht nur ein Salbungsträger, sondern ich bin ein Herrlichkeitsträger. Ich bin ein Tempel des Heiligen Geistes. Somit lebt die Herrlichkeit Gottes in mir. Und somit, wenn ich das, was in mir ist, freisetze, setzt sich die Herrlichkeit Gottes um mich herum frei. Ich mache mir bewusst, ich bin verbunden. In mir ist die Herrlichkeit Gottes. Wenn ich das, was in mir ist, wie Jesus sagt, die glauben, wie die Schrift gesagt hat, was sagt er? Aus ihrem Innersten werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das heißt, wenn du glaubst, wie die Schrift sagt, dann kannst du aus deinem Innersten heraus tatsächlich diese Substanz, ich nenne es das Quantenlicht, die Nullpunktenergie oder sonst irgendwas, ich nenne es die Herrlichkeit Gottes, das ist das Biblische, dann kannst du diese Substanz aus deinem Innersten heraus freisetzen und es wird die ganze Atmosphäre um dich herum füllen. Und Gott wird sich bewegen. Gott bewegt sich souverän in seiner Herrlichkeit. Und alles, was du dann noch tun musst, du brauchst dich nur noch hineinfallen lassen in diese Herrlichkeit und sprechen, was immer du dich vom Geist geleitet fühlst, weil es wird passieren. Halleluja. Ich gebe dir jetzt diese praktische Anleitung, weil weißt du, das, was ich dir jetzt lehre, ist nicht nur etwas, was wir kollektiv gemeinsam tun. Wir wollen das heute Abend gemeinsam tun, jetzt gleich gemeinsam tun, dass wir gemeinsam diese Atmosphäre der Herrlichkeit in einer neuen Dimension freisetzen, in unserer Mitte und um uns herum. Aber genau das, was wir jetzt heute Abend gemeinsam tun, genau das kannst du zu Hause bei dir, in deinem stillen Kämmerchen, in deinem Arbeitsplatz, vom Klo aus, wo auch immer, kannst du es freisetzen, verstehst du? Weißt du, du sitzt vielleicht bei dir in der Arbeit auf dem Klo und du setzt die Herrlichkeit Gottes frei und plötzlich schreien deine Kollegen und sagen, was kommt aus dem Klo raus? Du kommst raus, machst die Klotür auf und anstatt, dass sich die Nase zuhalten, sagen sie, wow, was ist das? Das wäre doch mal was anderes, ja? Der Wohlgeruch Christi. Amen. Halleluja. Sag mal, ich bin ein Träger der Herrlichkeit Gottes. Die Herrlichkeit Gottes lebt in mir. Und sie kommt aus mir hervor, wann immer ich sie freisetze. Ich mache mir diese Herrlichkeit bewusst. Und ich setze sie frei in die Atmosphäre um mich herum. Wow. Durch Glauben. Amen. Halleluja, durch Glauben. Wie heißt es? Hebräer 11, Vers 5. Durch Glauben wurde Henoch entrückt. Durch Glauben, verstehst du, das ist interessant. Durch Glauben flog der in die Luft. Stell dir mal das vor. Amen. Durch Glauben bist du versetzt in diesen Bereich, den man Herrlichkeit Gottes nennt. Durch Glauben bist du dort aktiv. Durch Glauben setzt du Dinge im Gang. Weißt du, du musst nur Dinge freisetzen, du musst nur Dinge sprechen. Die Engel einfach sagen, Vater, setz die Engel frei. Setz diese Atmosphäre der Herrlichkeit frei. Und dann lässt du dich hineinfallen und dann, wow, merkst du, wow, da geht's lang. Halleluja. Merkst du das? Allein durch dieses einfache Bekenntnis, das wir im Glauben gesprochen haben, wie sich das schon viel mehr erfüllt. Halleluja. Pass auf, was jetzt gleich passiert. Jetzt machen wir nämlich noch was. Jetzt kann das Lobpreisteam nach vorne kommen noch. Jetzt setzen wir es gleich nochmal auf einer anderen Ebene frei. Nämlich alle gemeinsam. Halleluja. Und da haben wir einfach das Lobpreisteam im Hintergrund. Und dann will ich dir einfach das zeigen, weißt du? Letztendlich, du musst dir einfach klar werden, verstehst du? Du hast vielleicht eine Vorstellung, wer du bist vom Natürlichen her. Aber du musst mal einfach diesen Vorhang zwischen dem Natürlichen und dem Übernatürlichen aufmachen und mal sehen, wer du bist im Geist. Amen. Und ich sag dir, im Geist ist in dir diese extreme Intensität, diese extreme Dichte der Herrlichkeit. Die kommt aus all deinen Poren heraus. Weil du bist dieser mächtige Sohn. Das sagt das Wort. Und das ist diese Zeit, in der der Sohn offenbar wird. Das ist die Zeit von Rauchdampf. Halleluja. Das heißt, das ist deine Zeit. Halleluja. Halleluja. Also pass auf. Stehen wir mal auf zusammen. Halleluja. Fangt einfach an, im Hintergrund zu spielen. Geht einfach mit dem, was passiert. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Weißt du, der erste Schritt ist, und das kannst du dir merken, auch für zu Hause. Der erste Schritt ist, du machst dir bewusst, durch das Wort machst du dir bewusst, ich bin da. Ich bin da. Ich bin ein Sohn der Herrlichkeit. Ich bin ein Träger der Herrlichkeit. Es ist in mir, Jesus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Mit anderen Worten, Jesus in mir, die gewisse Erwartung, die Herrlichkeit Gottes zu erleben. Die, die an ihn glauben, aus ihrem Innersten werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das heißt, aus deinem Innersten will Jesus diese mächtige Herrlichkeitssubstanz, die jetzt beim Vater direkt um seinen Thron herum ist, freisetzen. In dir und durch dich, diese mächtige Herrlichkeitssubstanz. Mit anderen Worten, du könntest auch so sagen, die Blitze wollen durch dich durchschlagen. Halleluja. Du bist der Blitzableiter Gottes für diese Welt. Das heißt, durch dich sollen diese Blitze der Herrlichkeit auf diese Welt umgeleitet werden. Amen. Und dabei wirst du natürlich auch selber von einer extremen Energie erfasst, das ist ja klar. Halleluja. Heißt, du machst dir das bewusst, du verbindest dich bewusst im Glauben mit diesem Strom. Tu das einfach gerade mal mit mir zusammen. Halleluja. Streck einfach, weißt du, mach einfach mal den Blitzableiter. Halt einfach mal deine Hand, das ist einfach ein Symbol. Halt einfach mal deine Hand so über deinen Kopf. Weißt du, weil Blitze schlagen ein in den höchsten Punkt, okay? Also, über dir, wumm, will jetzt und schlägt jetzt dieser Blitz durch. Halleluja, schlägt durch dich durch. Die Herrlichkeit Gottes schlägt durch dich durch. Halleluja. Eieieiei, gerade jetzt. Wow, wow, mach's dir bewusst. Ergreif es im Glauben. Weißt du, was du glaubst, wie viel Energie dein Körper vertragen kann, so viel wird er durch dich durchschießen. Auch was du für eine Vorstellung hast. Ich meine, die haben so die Vorstellung, oh, Gott ist so ein ganz zarter, leichter und so ein bisschen so ein bisschen leicht säuselt. Aber ich sag dir, Gott ist pure Kraft und Energie. Pure Power. Purer Strom. Pure Stärke. Halleluja. Ah. Es schießt durch dich durch. Es erfasst dich. Halleluja. Ja, manche haut es jetzt schon um. Macht nichts. <nix. lacht> Und jetzt pass auf. Ja, manche genießen schon stark den Strom Gottes, das ist super. Aber jetzt pass auf, jetzt sage ich dir etwas. Es wird noch stärker, wenn du dich durch eine Entscheidung deines Willens dafür entscheidest, diese Herrlichkeit durch dich durch und aus dir heraus freizusetzen. Das heißt, wenn du bewusst sagst, Herrlichkeit Gottes fließt durch mich und aus mir hervor jetzt. Und dann kannst du dazu so machen, als Symbol, einfach deine Hände und es einfach rauslassen in die Atmosphäre um dich herum. Halleluja. Diese Substanz, diese Urenergie, diese höchste Energie des ganzen Universums, diese Herrlichkeitsenergie fließt durch dich durch, aus dir heraus, jetzt in die ganze Atmosphäre, in diesem Raum hinein. Jetzt erstmal in die Atmosphäre. Lass es einfach mal nur in die Atmosphäre. Lass es mal nur in die Atmosphäre. Oh, Shakarabandorobosia Karalabasakarada. Oh, Rebesekerebesakarada. Halleluja. Einfach in die Atmosphäre. Wow, es wird immer stärker. Es wird immer stärker. Danke, Jesus. Es wird immer stärker. Halleluja. Halleluja. Jetzt pass auf. Jetzt geh einfach mal mit deinen beiden Händen auf zwei Hände von jemand neben dir oder hinter dir oder vor dir. Und jetzt setz einfach mal diesen Herrlichkeitsstrom. Ganz bewusst sage ich, setze diesen Herrlichkeitsstrom in diese Person, zu dieser Person frei. In Jesu Namen, diesen Energiestrom. Halleluja, Halleluja, come on. Halleluja, danke Jesus. Du setzt jetzt diesen Energiestrom der Herrlichkeit Gottes, diese Atmosphäre der Herrlichkeit Gottes, die direkt um den Thron Gottes herum ist, du setzt es jetzt frei zu deinem Partner in Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Wow. Wow, und jetzt pass auf. Und jetzt sag, in Jesu Namen setze ich das Wirken der Herrlichkeit Gottes in dir frei. Wow, jetzt. Wow, und dann lässt du los. Und dann lässt du los. Oh, danke Jesus. Oh, es wird stärker. Es wird stärker. Es wird stärker. Du bist da. Es wird stärker. Wenn du ein bisschen betrunken wirst, macht nichts. Wenn du lachen musst, macht auch nichts. Wenn du weinen musst, macht auch nichts. Die Herrlichkeit Gottes ist diese Energie. Weißt du, sie spült durch deine Seele. Sie spült durch dein Denken, sie spült durch, sie transformiert alles. Krankheit kann sich nicht halten in der Herrlichkeit Gottes. Bindung kann sich nicht halten in der Herrlichkeit Gottes. Oh! Widerstände können sich nicht halten in der Herrlichkeit Gottes. Achtung, Achtung, da kommt etwas, Achtung, Empfang, Empfang. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Lass sie einfach hineinfallen. Lass sie einfach hineinfallen. Lass sie einfach hineinfallen. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Oh. Halleluja. Oh, danke, Vater. Schicki. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für deine Atmosphäre der Herrlichkeit, die jetzt hier ist, Herr. Danke, dass diese Atmosphäre alles durchdringt, Herr. Danke, dass sie unsere Seelen und unsere Körper völlig übernimmt, Herr. Danke, dass kein Fleisch sich mehr halten kann, Herr, sondern dass göttliche Transformation stattfindet, Herr. Danke, Vater, dass wir im Namen Jesus jetzt deine Herrlichkeitswege über all diesen Söhnen und Töchtern in Gang setzen dürfen. Halleluja, wir machen es gerade jetzt. Wir setzen die Herrlichkeitswege. Die Herrlichkeitswege. Weißt du, das sind Wege in seiner Herrlichkeit. Seine Herrlichkeitswege sind anders als seine Wege auf der Ebene der Salbung. Seine Herrlichkeitswege sind sowieso ganz anders als die Wege des Natürlichen, des Verstandes, des Menschlichen. Vater, im Namen Jesus setzen wir jetzt deine Herrlichkeitswege frei. Überall hier im Raum. Und wir setzen die Engel frei, die diese Herrlichkeitswege aktivieren und begleiten und uns auf diesen Wegen zur Seite stehen. In Jesu Namen. Oh, wir setzen diese Atmosphäre des Rauchdampfes frei, wo immer wir hinkommen. Halleluja. Das Fleisch geht in Rauch auf. Gegrilltes Fleisch. Und die Dinge Gottes werden groß und mächtig und stark. Zeichen und Wunder. Oh. Kreative Zeichen, kreative Wunder, Herrlichkeitswunder, Herrlichkeitszeichen. Oh, Zeichen der Engel, Gold, Silber, Edelsteine. Oh, oh, wir bewegen uns im Raum der Herrlichkeit. Oh, wir bewegen uns im Raum der Herrlichkeit. Oh, beweg dich einfach in diesem Raum der Herrlichkeit. Oh, ganz bewusst. Oh, da ist Neues in deinem Leben. Gerade jetzt, es wird initiiert. Vater, im Namen Jesus, setz mir eine neue Bewegung deiner Herrlichkeit frei in diesem Land. In Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, in ganz Europa, eine neue Bewegung deiner Herrlichkeit. Danke, Vater. Danke, Vater, dass dein Leib jetzt in dieser Zeit einen Sprung macht, Herr. Ja, einen Quantensprung, Herr. Einen Quantensprung, Herr. In eine andere Dimension, Herr. Einen Quantensprung auf eine andere Ebene, Herr. Einen Quantensprung. Oh, vom bloßen Aktivsein in der Salbung hin zu einem Aktivsein in der Herrlichkeit. Oho. Oho, oho. Oh, alle Verstandeskontrolle muss fallen. Alle Verstandesvorstellungen müssen fallen. Oho, sei frei. Sei frei für die Herrlichkeitswege Gottes. Oho, sei frei für die Herrlichkeitswege Gottes. Sei frei für ungewöhnliche Wunderwerke. Sei frei für ungewöhnliche Führungen des Heiligen Geistes. Sei frei. Oh. Weißt du, alles, was du tust in dieser Herrlichkeit, ist, du unterordnest deinen Verstand ihm. Du unterordnest deine Vorstellungen ihm. Du unterordnest deine Prägungen, deine Erfahrungen, deine Ängste, deine Zweifel, du unterordnest sie einfach ihm. Und du sagst, Heiliger Geist, übernimm mich vollständig mit seiner Herrlichkeit, mit deiner Herrlichkeit. Oho. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Wow, und ich sehe im Geist, da gibt es Türen. Da gibt es Türen und diese Türen öffnet nur die Herrlichkeit Gottes. Aber gerade jetzt in dieser Atmosphäre der Herrlichkeit sprechen wir hinein in das Leben der Söhne und Töchter Gottes. Wir sagen, geöffnete Türen, die niemand schließen kann. Wir setzen frei diese Herrlichkeitstüren. Oh, geöffnete Herrlichkeitstüren. Oh, was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört und in kein menschliches Herz gekommen ist. Wo Menschen keine Tür sehen, ist eine Tür in der Herrlichkeit. Oh, da ist eine Tür in der Herrlichkeit. Wo Menschen keine Tür sehen, wo Menschen keinen Weg sehen, da ist ein Weg in der Herrlichkeit. Ein übernatürlicher Weg. Er folgt einer anderen Logik als der irdischen Logik. Er folgt einem anderen System als dem irdischen System. Wow. Herrlichkeitstür. Wow. Vater, Ich sehe im Geist gerade jetzt diese Herrlichkeitsportale, die sich öffnen. Herrlichkeitsportale sind Portale, durch die du durchgehst und du bist in einer anderen Dimension oder du bist sogar in einem anderen Ort. Wir haben schon so viele Wunderberichte hier bei Glory Life erlebt, wo Leute einfach mit dem Auto gefahren sind und plötzlich waren sie versetzt an einen anderen Ort. Oder wo Leute in der S-Bahn gefahren sind und plötzlich waren sie mit der gesamten S-Bahn versetzt an einen anderen Ort. Das passiert, wenn du durch ein Portal der Herrlichkeit gehst. Und im Namen Jesus setzen wir jetzt diese Portale frei, überall vor den Söhnen und Töchtern Gottes, im Leben der Söhne und Töchter Gottes. Danke, Vater, dass du neue Engel positionierst, die solche Herrlichkeitsportale freisetzen, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass deine Söhne und Töchter durch solche Portale durchgehen werden. Und sie werden sich wundern, was passiert ist. Von einer Sekunde auf die andere wird alles anders sein. Von einer Sekunde auf die andere sind sie vielleicht sogar versetzt an einen anderen Ort. Hier auf dieser Erde. Oder versetzt an einen himmlischen Ort. Entrückt an einen himmlischen Ort. Halleluja. Danke, Vater, für diese Herrlichkeitsportale, die sich freisetzen. Wir lassen uns hineinfallen. Weißt du, das ist der Schlüssel in der Herrlichkeit Gottes. In der Salbung bist du sehr aktiv. In die Herrlichkeit lässt du dich hineinfallen. Du lässt dich hineinfallen in seine Herrlichkeitsportale. Halleluja. Herrlichkeitsportale öffnen sich. Du lässt dich fallen in seine Herrlichkeit und du gehst einfach in seine Herrlichkeit und plötzlich, wumm, hier ein Portal, dort ein Portal. Neue Erfahrungen, neue Zeichen, neue Manifestationen, Halleluja, Neues in deinem Leib, Jesus. Wir setzen es jetzt frei. Wir aktivieren es von diesem höchsten Raum aus. Von diesem höchsten Raum. Zeichen und Wunder. Sogar Zeichen und Wunder, die selbst in dieser Herrlichkeitsbewegung die letzten Jahre noch nicht gesehen wurden. Zeichen und Wunder, die wir uns noch nicht mal vorgestellt haben. Zeichen und Wunder, von denen wir noch nicht mal geahnt haben, dass es überhaupt geben kann. Zeichen und Wunder, die unseren Verstand so herausfordern, dass wir vielleicht im ersten Moment sagen, das kann gar nicht sein, das gibt's gar nicht. Oder dass unser Verstand krampfhaft nach einer natürlichen Erklärung sucht. Danke, Vater. Danke für Zeichen und Wunder, die noch kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat. Weil du hast gesagt, größer wird die Herrlichkeit dieses zukünftigen Hauses sein, am Ende der Zeit. Größer wird die Herrlichkeit sein, als die des früheren. Dinge, von die nicht mal in der Bibel aufgeschrieben sind, Herr. Zumal das Wort Gottes sagt, dass die Bücher nicht ausreichen würden, wenn alle die Wunder aufgeschrieben werden würden, die Jesus getan hat. Aber ich danke dir, Herr, dass für dieses letzte große Finale du Dinge vorbereitet hast, die wir mit unserem Verstand nicht erfassen können und die noch nicht mal in der Bibel aufgeschrieben sind. Sie geschehen auf der Basis des Wortes und sie werden niemals dem Wort Gottes widersprechen und sie werden niemals vom Wort Gottes wegführen. Aber sie müssen nicht dem Wort Gottes aufgeschrieben sein, um von Gott zu kommen. Danke, Jesus, dass du jedes Limit gerade jetzt wegnimmst. Jedes Limit von deinem Leib wegnimmst. Jedes Limit der Erwartung, Herr. Jedes Limit der Vorstellung. Oh, da gibt es kein Limit in der Herrlichkeit Gottes. Halleluja. Halleluja. Können wir das Lied singen? No limitations in the glory. Oh, oh, oh, oh, Shada. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. In the spirit, there are no, oh, no patience in the spirit. There are no limitations in the glory realm. No limitations in the spirit. There are no limitations in the glory realm. No limitations In the spirit there are no limitations in the glory realm. Oh, in the spirit. Oh, lass alle Begrenzungen von dir abfallen. Oh, it's free, I'm free indeed, whom the sun sets free. It's free indeed, I'm free, I'm free, I'm free indeed. Oh, in the spirit there are no limitations in the glory realm. No limitations. In the spirit there are no limitations in the glory realm. Oh, impossible for those who believe, and I believe. Glaubst du ihm? Oh, wir glauben dir. Oh, wir glauben dir. Oh, wir glauben dir. Oh, im Namen Jesus setzen wir die nächste Welle der Zeichen und der Wunder frei. Die nächste Welle neuer Zeichen und Wunder. Die nächste Welle deines übernatürlichen Wirkens. Oh, wir setzen es frei in Jesu Namen. Komm, lass uns mal alle gemeinsam rufen. Und lass uns mal wirklich diese Herrlichkeit Gottes wirklich durch unseren Ruf in die ganze Atmosphäre über unserem Land und über unsere Region freisetzen. Lass uns alle gemeinsam rufen. Oh, wir setzen es frei! Vater, oh, danke für diese neue Welle, danke für diese neue Dimension, oh, danke für diesen neuen Raum, oh, danke für diesen Rauchdampf, oh, wow, wow, wow, oh, lass sie einfach erfassen, lass sie einfach hineinfallen, lass sie einfach hineinfallen, lass sie einfach hineinfallen. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, dass wir Teilhaber deiner Natur sind, Herr. Und damit Teilhaber dieser Herrlichkeit Gottes, Herr. Danke, dass diese Herrlichkeit Gottes sich überall freisetzt, wo auch immer wir sie freisetzen, Herr. Wann auch immer wir sie freisetzen, Herr. Danke, dass wir als Söhne Träger deiner Herrlichkeit sind, Herr. Danke, dass du uns wirklich als Söhne diese Würde gegeben hast, diese königliche Würde hier auf dieser Erde, deine Herrlichkeit freizusetzen, Herr. Danke, dass wir nicht nur Diener sind, Herr, sondern dass wir wirklich Könige, Söhne sind in dir, Herr. Halleluja. Denen du die Vollmacht gegeben hast und das Recht gegeben hast, deine Herrlichkeit anzuzapfen und hier auf dieser Erde freizusetzen. Danke dafür, Jesus. Halleluja. Woo! Halleluja! Oh, gib mal Jesus einen kräftigen Applaus. Halleluja! Woo! Woo! Danke, Jesus. Und du, Jesus, bekommst alle Ehre dafür, Herr. In alle Ewigkeit. Halleluja.